Abschnitt 1 von Die Blumen des Bösen. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Die Blumen des Bösen von Nathaniel Hawthorne, übersetzt von Franz Bley, Abschnitt 1. Ein junger Mann namens Giovanni Guasconti kam vor langer Zeit aus Süditalien zum Studium nach Padua. Die goldenen Dukaten klangen nur spärlich in seiner Tasche, und Giovanni bezog ein hohes, düsteres Zimmer in einem alten Hause, das gut ein ehemaliger Adelspalast hätte sein dürfen. Und in der Tat, das Wappenschild einer längst erloschenen Familie war über dem Portal zu sehen. Der junge Fremde wusste wohl Bescheid in seines Vaterlandes größter Dichtung, und er wusste, dass Dante einen Vorfahren dieses Geschlechtes, Bewohner dieses Hauses vielleicht, teilhaben ließ an den unendlichen Qualen seines Inferno. Diese Beziehungen und Erinnerungen im Verein mit der Neigung zum Weltschmerz, so natürlich bei einem jungen Menschen, der zum ersten Mal heimatlicher Vertrautheit entrissen ward, entlockten Giovanni einen tiefen Seufzer, als er sich umschaute in dem trostlosen, schlecht möblierten Raum. »Heilige Jungfrau«, rief die alte Lisabetta, die sich, gefangen von der auffallenden Schönheit des Jünglings, freundlich bemühte, das Zimmer wohnlich herzurichten. »Solch ein Seufzer aus so junger Brust! Findet ihr das alte Haus düster? Dann steckt um Himmels Willen rasch den Kopf zum Fenster hinaus, und ihr werdet ebenso hellen Sonnenschein sehen, als ihr ihn in Neapel zurückgelassen habt.« Unwillkürlich tat Guasconti, was die alte Frau ihm riet. Allein er war nicht ganz ihrer Ansicht, dass die Sonne in der Lombardei so freudig schien wie im südlichen Italien. Doch sie fiel auf einen Garten unterm Fenster, teilte ihre mütterliche Sorgfalt vielen Blumen mit, die mit außerordentlicher Liebe gepflegt erschienen. »Gehört dieser Garten zum Hause?« fragte Giovanni. »Gott behüte, Herr! Ja, wenn bessere Kräuter da wüchsen als jetzt«, antwortete Lisabetta. »Nein, diesen Garten bebaut Signor Giacomo Rappaccini mit eigener Hand, der berühmte Arzt, von dem man doch ganz gewiss schon bis Neapel gehört hat. Man sagt, dass er Medizinen mache aus diesen Pflanzen, die machtvoll seien wie Zauberei. Ihr könnt den Herrn Doktor noch oft bei der Arbeit sehen, und wenn ihr Glück habt, auch seine Tochter, wenn sie die seltsamen Blumen pflückt, die in diesem Garten wachsen.« Die alte Frau hatte nun am Ansehen des Zimmers ihr Möglichstes getan, empfahl den jungen Mann dem Schutze der Heiligen und ging hinaus. Noch immer wusste Giovanni nichts Besseres zu tun, als in den Garten unterm Fenster hinabzuschauen. Dem Anblick nach hielt er ihn für einen botanischen Garten, wie man ihn in Padua früher kannte als sonst irgendwo in Italien oder auf der ganzen Welt. Möglich auch, dass er einst der Lustgarten einer reichen Familie war, denn in der Mitte stand die Ruine eines Marmorbrunnens in höchst kunstvoller Arbeit, aber so kläglich zertrümmert, dass keine Möglichkeit mehr bestand, den ursprünglichen Entwurf aus dem Wirrwarr der Überreste zu enträtseln. Das Wasser aber sprang und funkelte im Sonnenschein so freudig wie nur je. Ein leises Murmeln drang bis zum Fenster des Jünglings und gab ihm das Gefühl, als sei im Brunnen ein unsterblicher Geist, der sein Lied in Ewigkeit singt und nicht Acht hat, was um ihn geschieht, mag ein Jahrhundert ihn in Marmor meißeln, ein anderes dies vergängliche Gewand in Splittern auf den Boden streuen. Der ganze Teich, in den das Wasser abfloß, war von verschiedenartigen Pflanzen überwuchert, die sehr viel Feuchtigkeit zu brauchen schienen, um ihre ungeheuren Blätter und prächtigen Blüten zu ernähren. Ein Strauch besonders, den man mitten im Teich in eine Marmorurne gepflanzt hatte, trug eine Überfülle purpurner Blüten, jede einzelne reich und strahlend wie ein Edelstein, und von dem ganzen Busch ging ein solches Leuchten aus, dass es genügend schien, dem Garten Licht zu geben, auch ohne Sonnenschein. Allenthalben war der Boden mit Pflanzen und Kräutern bevölkert, die, wenn auch weniger schön, doch sorgfältigste Pflege verrieten, als hätte jede ihre besondere Tugend um deren Willen ein gelehrter Geist sie hegte. Einige waren in reich geschnitzten alten Urnen gepflanzt, andere in schlichte Blumentöpfe. Wie Schlangen krochen sie am Boden hin, oder sie klommen hoch empor, alles benützend, was sich darbot zum Klettern. Eine Pflanze wand sich um ein Standbild des Vertumnus, der ganz verhüllt und eingeschlossen war in einem Kleid von hängendem Plattwerk, so künstlerisch geschlungen, dass es einem Bildhauer zum Vorwurf hätte dienen können. Während Giovanni noch am Fenster stand, hörte er etwas rascheln hinter einer Blätterwand und sah, dass jemand sich im Garten zu schaffen machte. Bald trat die Gestalt vor seinen Blick. Es war kein gewöhnlicher Arbeiter, sondern ein schlanker, hagerer, blass und kränklich aussehender Mann in schwarzem Gelehrtengewand. Er stand jenseits der Mittelgrenze des Lebens. Das Haar und der dünne Bart waren grau. Sein Gesicht sprach in hohem Maße von Klugheit und Kultur, aber es hatte wohl nie, auch in jüngeren Jahren nicht, große Herzenswärme ausgedrückt. Mit ganz unübertrefflicher Genauigkeit prüfte dieser gelehrte Gärtner jeden Strauch, an dem er vorüberkam. Er schien in das Innerste der Pflanzen zu schauen, Beobachtungen zu machen über das Wesen ihres Wachstums und festzustellen, warum ein Blatt die Gestalt hatte, ein anderes jene, und warum die einzelnen Blumen verschieden waren in Form und Duft. Und doch, trotz seiner eindringlichen Beobachtung, kamen sie einander nicht wirklich nahe, er und diese Pflanzenwesen. Im Gegenteil, er vermied, sie wirklich zu berühren oder ihren Duft voll einzuatmen, mit einer Vorsicht, die Giovanni höchst unangenehm berührte. Er benahm sich so, als ginge er unter bösen Gewalten einher, wilden Furien, todbringenden Schlangen, bösen Geistern, von denen ihm furchtbares Unheil drohte im kleinsten, unbeherrschten Augenblick. Sonderbar angstvoll war es für den jungen Mann, diese Unsicherheit an einem Menschen zu beobachten, der einen Garten pflegt, bei dieser einfachsten und unschuldigsten aller menschlichen Beschäftigungen, die schon die Freude und Mühe unserer Ureltern vor dem Sündenfall gewesen. War dieser Garten denn das Paradies der heutigen Welt? Und dieser Mann, so gefasst, dass ihm ein Leid geschehe von dem Werk der eigenen Hände, war er denn Adam? Der misstrauische Gärtner hatte seine Hände mit dicken Handschuhen geschützt, als er die toten Blätter fortnahm und das allzu üppige Wachstum der Sträucher beschnitt. Und das war noch nicht sein einziger Schutz. Als er auf seinem Wege durch den Garten zu der prächtigen Pflanze kam, deren rubinrote Blüten neben dem Marmorbrunnen wucherten, legte er eine Art Maske über Mund und Nase, als sei in all dieser Schönheit tödlichste Tücke versteckt. Doch es schien ihm immer noch zu gefährlich. Er trat zurück, nahm die Maske ab und rief laut, aber mit unsicherer Stimme eines innerlich kranken Menschen: »Beatrice! Beatrice!« »Da bin ich, Vater. Was wünscht ihr?« rief eine volle, jugendfrische Stimme aus einem Fenster des gegenüberliegenden Hauses. So reich war die Stimme wie ein Sonnenuntergang in den Tropen, und Giovanni musste unwillkürlich an tiefe, purpurne oder rosenrote Farbentöne denken und an schwere, köstliche Gerüche. »Seid ihr im Garten?« »Ja, Beatrice«, antwortete der Gärtner, »und ich brauche deine Hilfe.« Bald trat aus einem geschnitzten Portal die Gestalt eines jungen Mädchens, in so erlesenem Geschmack gekleidet wie die prächtigsten der Blüten, schön wie der Tag, so tief und lebhaft erblüht, dass der leiseste Schatten mehr schon zu viel gewesen wäre. Überquellend von Leben, Gesundheit und Kraft sah sie aus, all dies verhalten und verdichtet in seiner Überfülle, sozusagen eingedämmt vom Gürtel der Jungfräulichkeit. Doch Giovannis Fantasie musste krank geworden sein vom Schauen in den Garten, denn das schöne fremde Mädchen erschien ihm selber wie eine Blume, die menschliche Schwester jener Gewächse, so schön wie sie, schöner noch als die köstlichste von ihnen, doch auch sie nur mit geschützten Fingern anzufassen, auch ihr nicht ohne Maske nahe zu kommen. Als Beatrice den Gartenpfad herabkam, konnte man beobachten, dass sie mehrere Pflanzen anfasste, die ihr Vater sorgfältig gemieden hatte, und auch ihren Duft einatmete. »Sieh hier, Beatrice«, sagte der Vater, »wie vielerlei an unserem größten Schatz notwendig zu geschehen hat. Allein, hinfällig wie ich bin, könnte ich es mit dem Leben büßen, so dicht heranzugehen wie erforderlich. Ich fürchte, von nun an muss ich dir allein die Sorge für diese Pflanze übertragen.« »Und gerne will ich sie übernehmen«, rief wieder die volle Stimme des jungen Mädchens. Sie neigte sich zu der prächtigen Pflanze und tat die Arme auf, als ob sie sie umfassen wolle. »Ja, liebe Schwester, du Schimmernde, Beatrice soll die Pflicht haben, dich zu hegen und dir zu dienen. Du sollst ihr lohnen mit deinen Küssen und Wohlgerüchen, die ihr wie Lebensodem sind.« Dann tat sie mit der gleichen Zärtlichkeit in den Gebärden, die sich so deutlich in ihren Worten offenbarte, emsig alles, was die Pflanze zu erfordern schien. Und Giovanni, hoch oben am Fenster, rieb sich die Augen und wusste nicht recht, ob das ein Mädchen war, das ihre Lieblingsblume pflegte, oder eine Schwester, die der andern liebevolle Dienste tut. Bald aber schwand das Bild. Vielleicht hatte Dr. Rappaccini seine Arbeiten im Garten beendet, vielleicht auch hatte sein wachsames Auge das Gesicht des Fremden erspäht. Er nahm den Arm seiner Tochter und zog sich zurück. Schon sank die Nacht. Schwüle Dünste schienen von den Pflanzen aufzusteigen und oben an dem geöffneten Fenster vorbeizuschleichen. Giovanni schloss die Läden, ging zu seinem Lager und träumte von einer prächtigen Blume und einem schönen Mädchen. Blume und Jungfrau waren zwei, und doch dasselbe, mit seltsamer Gefahr verknüpft in beiderlei Gestalt. Doch es liegt im Morgenlicht eine Kraft, die klarzustellen sucht, wo unsere Fantasie und Urteilskraft sich täuschten beim Sonnenuntergang, in den Schatten der Nacht oder im ungesunden Schein des Mondlichts. Giovanni schreckte aus dem Schlummer empor, und seine erste Bewegung war, das Fenster aufzureißen und in den Garten hinabzustarren, den seine Träume so mit Geheimnissen bevölkert hatten. Er war erstaunt und leicht beschämt zu finden, wie wirklich und selbstverständlich er erschien in den ersten Strahlen der Sonne, die den Tau auf Blatt und Blüte vergoldete, wenn sie auch all den seltenen Blumen noch schimmerndere Schönheit verlieh, so rückte sie doch alles in die Grenzen üblicher Erfahrung zurück. Der junge Mann freute sich, dass er mitten in der kahlen Stadt das Vorrecht genoss, diese Stelle lieblichen und üppigen Wachstums zu überschauen. Ein Symbol, wie er bei sich bemerkte, dass er mit der Natur verbunden bleiben sollte. Freilich waren jetzt weder der kränkliche, vergrübelte Dr. Giacomo Rappaccini noch seine strahlende Tochter zu sehen, so dass Giovanni nicht entscheiden konnte, wie viel von der Eigenart, die er ihnen beiden zuschrieb, ihren wirklichen Eigenschaften entsprach und wie viel davon seiner wundertätigen Fantasie entsprang. Allein er war geneigt, die ganze Sache höchst rationalistisch anzusehen. Im Laufe des Tages stellte er sich bei Signor Petro Baglioni vor, Professor der Medizin an der Universität, einem Arzt von hervorragendem Rufe, an den er ein Empfehlungsschreiben mitgebracht hatte. Der Professor war ein älterer Herr, offenbar von heiterer Veranlagung und fast lustig in seinem Wesen. Er behielt den jungen Mann zum Mittagessen da und war höchst angenehm in seiner freien und lebhaften Unterhaltung, besonders nachdem er sich an einer Flasche Toskanerwein erwärmt hatte. In der Annahme, dass Gelehrte, die in der gleichen Stadt wohnen, notwendigerweise auf vertrautem Fuße miteinander stehen müssten, nahm Giovanni Gelegenheit, den Namen des Dr. Rappaccini zu erwähnen. Aber der Professor antwortete nicht so herzlich, wie er angenommen hatte. »Es stünde einem Lehrer der göttlichen Kunst der Medizin schlecht an«, antwortete Professor Pietro Baglioni auf eine Frage Giovannis, »einem so ungeheuer geschickten Arzt wie Rappaccini, die schuldige und wohlerwogene Anerkennung vorzuenthalten. Andererseits aber könnte ich es kaum vor meinem Gewissen verantworten, einem trefflichen Jüngling wie euch, Signor Giovanni, den Sohn eines alten Freundes, in irrigen Annahmen zu belassen über einen Mann, der vielleicht noch einmal euer Leben und euren Tod in seinen Händen halten könnte. Die Wahrheit ist, dass unser verehrter Dr. Rappaccini in der Wissenschaft so beschlagen ist wie nur irgendein Vertreter der Fakultät, vielleicht mit einer einzigen Ausnahme in Padua oder ganz Italien. Aber wegen seiner Berufsauffassung bestehen gewisse ernste Bedenken. Und welche? Fragte der junge Mann. Hat mein Freund Giovanni irgendeine körperliche oder seelische Krankheit, weil er so eingehend nach Ärzten fragt? Sagte der Professor lächelnd. Aber was Rappaccini anbetrifft, so sagt man von ihm, und ich, der ich den Mann gut kenne, stehe dafür ein, dass es wahr ist, dass er sich unendlich viel mehr um die Wissenschaft als um die Menschheit bekümmert. Seine Patienten interessieren ihn nur als Gegenstände für irgendein neues Experiment. Er würde Menschenleben opfern, auch sein eigenes, oder was ihm sonst am teuersten ist, nur um dem ungeheuren Berg seiner aufgehäuften Weisheit auch nur ein Senfkörnlein hinzuzufügen. »Er scheint mir wahrlich auch ein furchtbarer Mann«, bemerkte Quasconti, der sich im Geiste das von nichts als kaltem Verstand sprechende Antlitz Rappaccinis wieder vorstellte. »Und doch, verehrter Professor, ist er nicht ein hervorragender Mensch? Gibt es viele, die einer so vergeistigten Liebe zur Wissenschaft fähig sind?« »Gott behüte«, antwortete der Professor etwas starrköpfig. »Es sei denn, dass man gesündere Ansichten von der Heilkunst hat, als Rappaccini sie vertritt. Es ist nämlich seine Theorie, dass alle Heilkräfte in den Substanzen eingeschlossen sind, die wir pflanzliche Gifte nennen. Diese züchtet er eigenhändig, und man erzählt, dass er sogar neue Arten von Giften erzeugt habe, verderblicher als alle, mit denen die Natur ohne die Hilfe dieses Gelehrten die Menschheit jemals heimgesucht hätte. Dass der Herr Doktor mit solch gefährlichen Stoffen weniger Unheil anrichtet, als man erwarten sollte, lässt sich nicht leugnen. Ab und zu, das muss man zugeben, hat er oder scheint er eine wunderbare Heilung bewirkt zu haben. Aber wenn ich meine persönliche Meinung sagen soll, Signor Giovanni, man sollte ihm solche Fälle des Erfolges nicht hoch anrechnen, da er sie wahrscheinlich dem Zufall dankt. Für die Fehlschläge jedoch sollte man ihn ernsthaft verantwortlich machen, denn die kann man mit Recht als sein eigenes Werk ansehen. Der Jüngling hätte Baglionis Ansichten mit mancherlei Einschränkungen aufgenommen, hätte er gewusst, dass zwischen ihm und Rappaccini ein langer beruflicher Zwist bestand, in dem der Letztere nach allgemeiner Ansicht Sieger blieb. »Ich weiß nicht, gelehrter Herr Professor«, entgegnete Giovanni, nachdem er eine Zeit lang über das nachgedacht hatte, was von Rappaccinis ausschließlichem Eifer für die Wissenschaft gesagt worden war. »Ich weiß nicht, bis zu welchem Grade dieser Arzt seine Kunst liebt. Aber sicher gibt es doch etwas, das ihm noch teurer ist. Er hat eine Tochter.« »Aha«, rief der Professor und lachte. »So, nun ist Freund Giovannis Geheimnis entdeckt. Ihr habt von dieser Tochter gehört, in die alle jungen Männer von Padua vernarrt sind, obwohl noch nicht ein halbes Dutzend jemals so glücklich war, ihr Gesicht zu sehen. Ich weiß wenig von Fräulein Beatrice, außer dass Rappaccini sie tief in seine Wissenschaft eingeweiht hat und dass sie, trotz der Jugend und Schönheit, die man ihr nachrühmt, schon imstande wäre, einen Lehrstuhl auszufüllen. Vielleicht hat ihr Vater sie für meinen vorgesehen. Es gehen noch andere sonderbare Gerüchte, die aber kein Gehör oder Weitererzählen verdienen. So, Signor Giovanni, nun trinkt aber euer Glas Lacrimae aus.« Ende von Abschnitt 1, gelesen von Hokuspokus.